Abschnitt 10 aus Oldshorehand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 3. Wir brachen auf und ritten den Fluss abwärts, wobei wir so viel Gebüsch wie möglich zwischen ihm und uns liegen ließen, um von etwaigen jenseitigen Speeren nicht gesehen zu werden. Als wir nach ungefähr einer Stunde die Mündung des erwähnten Flüsschens erreichten, bogen wir in das Tal desselben ein, um, nachdem wir unsere Pferde hatten trinken lassen, am Wasser aufwärts zu reiten. Unsere Richtung war also westlich, während wir nach Osten wollten. Während dieses Rittes fand ich keine Zeit, mich mit Old Shorehand allein zu unterhalten. Ich wurde von anderen Personen in Anspruch genommen. Die Erzählungen Old Bubbles über die Schrecken des Llano Estacado hatten nämlich auf seine Zuhörer tiefen Eindruck gemacht. Kaum hatten wir die Furt verlassen, so musste er weiter schildern. Ich machte meine Bemerkungen dazu und wurde infolgedessen gebeten, auch zu erzählen, was ich mit großem Vergnügen tat. Zu meiner heimlichen Genugtuung bemerkte ich bald, dass der beabsichtigte Erfolg nicht ausblieb. Die Leute wurden nachdenklich und immer nachdenklicher. So wie ich ihn schilderte und der alte Bubble ihn vorher beschrieben hatte, hatten sie sich den Estacado doch nicht vorgestellt, und es kam ihnen höchst gefährlich vor, eine solche Gegend aufzusuchen. Das sagten sie freilich nicht, aber ich sah es ihnen an. Sie warfen einander Blicke zu, die mir ihre Gedanken verrieten. Wenn ich diese Leute los sein wollte, musste es bald geschehen. Der beste Zeitpunkt, uns von ihnen zu trennen, war der, wenn wir nach den abgelaufenen 2 Stunden aus unserer jetzigen Richtung abbogen. Ich fuhr also in meinen Erzählungen, die nicht etwa Übertreibungen waren, so lange fort, bis diese Zeit fast verflossen war. Dann zog ich mich zurück, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Meinungen ohne Zeugen auszutauschen. Diese Diplomatie führte zum gewünschten Ziele. Sie hielten sich zusammen und sprachen heimlich miteinander. Ich sah, dass einer dem anderen zusprach und aufmunterte. Wozu, das konnte ich mir denken. Ich wusste, dass wir nun bald einen kleinen, schmalen Bach erreichen würden, der von links her in das Flüsschen lief. Das war die geeignete Stelle abzubiegen, weil der Bach uns Gelegenheit bot, unsere Spuren zu verbergen. Darum hielt ich eine kurze Strecke vorher an und sagte: »Messieurs, die 2 Stunden sind vorüber und wir haben es nun nicht mehr nötig, westwärts zu reiten. Seid ihr auch derselben Ansicht?« Old Shorehand, Old Wubble, Parker und Hawley waren einverstanden. Die übrigen wurden verlegen. Sie sahen einander an, der eine stieß den anderen an. Dieser gab den Stoß weiter, bis der mutigste von ihnen dieser fühlbaren Aufforderung folgte und auf die Gefahr hin, unsere Missbilligung zu erhalten, die Unterhandlung mit der an mich gerichteten Frage begann. »Seid ihr schon einmal in El Paso del Norte gewesen, Sir?« »Einige Male«, antwortete ich. »Wie lange bringt man wohl zu, um von hier aus nach dort zu kommen?« »Wer die Gegend genau kennt und gut beritten ist, kann in 5 bis 6 Tagen dort sein.« »Warum fragt ihr mich nach diesem Orte, Mr. Wren?« Dies war nämlich der Name des Mannes. Er antwortete: »Das möchte ich euch gern sagen, wenn ich wüsste, dass ihr nicht schlecht von uns denkt.« »Schlecht von euch denken? Wie sollte ich das? Habt ihr etwas Schlechtes begangen oder etwas Schlechtes vor?« »Keine Rede davon. Wir haben allerdings etwas vor. Es ist nichts Schlechtes, kann aber von euch doch missverstanden werden.« »So sagt es mir. Dann wird es sich zeigen, ob ich es richtig oder falsch verstehe.« »Ja, ich will es euch sagen. Es ist nämlich, es ist eine, Er fuhr sich mit der Hand an den Hals. Er kratzte sich hinter dem Ohre. Es wollte gar nicht so grad heraus, wie es sollte. Dann fuhr er auf einem Umwege fort. »Ihr wisst, dass wir eigentlich nach Texas hinunter wollten, aber wir haben es uns anders überlegt.« »So?« »Ja, so. Als ihr gestern Abend mit Mr. Cutter vom Lagerplatze fort waret, haben wir davon gesprochen. In El Paso, in jenseits des Norte, ist doch mehr für uns zu finden als in Texas. Meint ihr nicht?« »Was ich meine, das ist Nebensache. Es kommt nur darauf an, was ihr davon denkt.« »Richtig, sehr richtig. Wir denken eben, dass es besser ist, wenn wir nach El Paso oder überhaupt über den Rio del Norte gehen.« Das sagt ihr in einem Ton, als ob es eine Entschuldigung bedürfe, Mr. Wren. »Allerdings, wir sollten doch mit euch nach dem Llano Estacado.« »Ihr solltet. Ich habe gedacht, ihr wolltet.« »Ja, wir wollten, haben es uns aber anders überlegt. Hoffentlich denkt ihr nicht etwa von uns, dass wir uns vor dem Llano fürchten. Warum sollte ich das denken? Weil ihr euren Entschluss geändert habt? Ihr seid doch freie Männer und könnt also tun, was euch beliebt. Freut mich sehr, dass ihr diese Meinung hegt. Es hätte uns sehr leid getan, wenn ihr uns für mutlos gehalten hättet. Also ihr habt nichts dagegen, dass wir uns von euch trennen? Nichts, gar nichts. Aber sagt, wann diese Trennung stattfinden soll. Jetzt. Was, gleich jetzt? Ja. Warum so plötzlich? Weil wir sonst Zeit versäumen und einen großen, ganz unnötigen Umweg machen. Ihr wollt ja umkehren. Ja, das ist wahr. Wenn ihr nach dem Rio Grande del Norte wollt, müsst ihr in diese Richtung weiterreiten. Und weil ihr umkehren wollt, müssen wir uns hier von euch trennen. Das muss geschehen, so leid uns diese Trennung tut. Sie wird uns nur dadurch erleichtert, dass ihr sie uns nicht übel nehmt. Übel nehmen? Kann mir gar nicht in den Sinn kommen. Ihr seid auf euer Wohl bedacht, und das zu tun ist jedes Menschen Recht und Pflicht. Old Wubble hatte mit der gleichgültigsten Miene zugehört. Nicht so aber Parker und Hawley. Ihre Gesichter drückten zorniges Erstaunen aus. Als ich meine letzten Worte gesagt hatte, fiel Parker eifrig ein. Recht und Pflicht? Das sagt ihr so gelassen, Sir? Diese Leute haben versprochen, mit uns nach dem Llano Estacado zu reiten. Und ihre Pflicht ist es, ihr Wort zu halten, ebenso wie es unser Recht ist, die Ausführung ihres Versprechens zu verlangen. Sie denken gar nicht daran, nach El Paso zu gehen. Wisst ihr, warum sie nicht mit umkehren wollen, Mr. Shatterhand? Nun? Weil sie sich vor dem Llano fürchten. Das ist es. Fällt uns nicht ein, rief Wren. Von Furcht ist keine Rede. Oho, ihr sagt, ihr hättet gestern Abend davon gesprochen, nach El Paso anstatt nach Texas zu gehen. Davon müsste ich doch etwas wissen, weil ich während der ganzen Zeit den Lagerplatz nicht verlassen habe. Ich habe aber kein einziges Wort gehört. Joss Hawley stimmte ihm bei. Der Wortstreit ging eine Weile hin und her, bis ich den beiden Genannten einen heimlichen, nicht misszuverstehenden Wink gab und den Abtrünnigen beipflichtete. Jedermann kann tun und lassen, was er will und was ihm beliebt. Wenn diese Gentlemen sich von uns trennen wollen, so haben wir kein Recht, sie daran zu hindern. Ja, wir sind sogar verpflichtet, sie darin zu unterstützen. Auch noch unterstützen, zürnte Parker. Worin soll diese Unterstützung denn bestehen? Darin, dass wir sie mit Proviant versorgen. Dass wir dumm wären, fällt uns gar nicht ein. Old Wubble mochte ahnen, warum ich mich in dieser Weise verhielt, denn er sagte jetzt zu Parker. Dumm? Wer ist dumm, Sir? Doch wohl derjenige, der nicht weiß, wer über den Proviant zu verfügen hat. Und wer hat darüber zu verfügen? Doch wohl der, der ihn gebracht hat. Und wer hat ihn gebracht? Ich. Und ich sage euch, dass ich diesen Leuten so viel Fleisch mitgebe, wie wir entbehren können. Ob sie aus Angst oder aus einem anderen Grunde von uns gehen, das ist mir gleich. Sie bekommen Fleisch, weil sie unterwegs essen müssen. Tis clear. Also wer fort will, der mag es sagen, damit man weiß, woran man ist. Sie wollten alle fort, Parker und Hawley ausgenommen, welche erklärten, sich zu schämen, dass sie mit solchen Memmen bisher geritten seien. Das Ende vom Liede war, dass die 8 Männer einen Vorrat Fleisch bekamen und dann nach einem kurzen, nicht eben zärtlichen Abschied weiterritten. Hawley war still, Parker aber resonierte hinter ihnen her. Ich fragte ihn. Ich denke, ihr habt vorhin meinen Wink gesehen. Habt ihr ihn auch verstanden? Ja. Was hatte er zu bedeuten? Dass ich die Kerls ruhig laufen lassen soll. Warum tut ihr das nicht? Weil ich mich über sie ärgere. Euer Ärger ist überflüssig und gar nicht maßgebend. Wir anderen freuen uns darüber, dass wir sie los sind. Wir werden in Lagen kommen, wo wir ganze Männer, aber keine Memmen brauchen können. Und wenn der Ausdruck Memme zu stark sein sollte, so waren sie doch auch nicht Personen, auf welche man sich verlassen kann. Da ging ein freundlicher Zug über sein Gesicht und er fragte im Tone der Befriedigung. Und mich schickt ihr nicht fort? Nein. So seid ihr also der Ansicht, dass ihr euch auf mich verlassen könnt? Ich bin der Ansicht, dass ich euch wahrscheinlich als einen zuverlässigen Mann kennenlernen werde. So ist die Sache. Also erst kennenlernen, betonte Old Wubble, indem er seine Glieder lachend durcheinander schüttelte. Gebt euch also Mühe, Mr. Parker, dass ihr bei dem nächsten Elk nicht daneben schießt. Diese Ermahnung ist vollständig überflüssig, Mr. Cutter. Ich habe bisher noch jeden Elk getroffen. Auch den ersten damals. Ja. Das möchte ich bezweifeln. Ihr wisst es ja, ich habe es bewiesen. Ja, es ist bewiesen, was ihr damals getroffen habt. Vollständig bewiesen. Wisst ihr was? Nun, was? Fragte Parker, jetzt über das Gebaren des Alten aufmerksam werdend. Dieser kniff sein Gesicht in noch mehr Falten, als es so schon hatte, machte das eine Auge zu, riss das andere weit auf, schlotterte mit den Armen durch die Luft und antwortete dann. »Einen Esel habt ihr geschossen! Einen Esel! Ha ha ha!« »Wie? War... was?« »Einen Esel?« »Ja, einen Esel, oder vielmehr ein Tier, welches ihr für einen Esel hieltet, welches aber eigentlich ein Elkkalb oder das junge Kind des Elkes war.« Er betonte die fünf durch Gänsefüßchen eingeschlossenen Worte besonders stark, indem er sie zugleich sehr langsam aussprach. »Das junge Kind des...« »Alle Wetter, was wollt ihr damit sagen?« »Dass ihr damals geflunkert habt. Es ist euch gar nicht eingefallen, den Elk zu schießen. Ihr seid vielmehr vor ihm gewaltig ausgerissen.« »Ausgerissen?« »Ja, ausgerissen.« »Das ist eine Verleumdung, die...« »Was denn, die?« »Seid ihr etwa nicht in das Loch gekrochen, in welches dann das Untier den Kopf steckte und euch so gewaltig anschnaufte, dass euch fast der Verstand verloren ging?« »Loch? Was für ein Loch?« »Das Loch in der Steinwand, in welchem ihr so schnell verschwandet, wie ihr in eurem ganzen Leben noch nie in ein Loch gekrochen waret.« Parker holte tief Atem und sagte vor Verlegenheit fast stammelnd, »Mr. Cutter, ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich verstehe euch nicht. Ihr habt doch den Elk, den ich geschossen hatte, mit euren eigenen Augen gesehen.« »Ja, mit meinen eigenen Augen, aber den Elk, den der Häuptling der Panaschts geschossen hat.« »Der Panaschts? Der Teufel soll mich holen, wenn ich imstande bin, einen Elk zu schießen?« fiel ihm der Alte in die Rede. »Ja, das glaube ich nicht nur, sondern ich bin sogar sehr überzeugt davon. Der Häuptling schenkte euch den Elk dafür, dass ihr ihn von mir gewarnt hattet, und erlaubte euch zu sagen, ihr hättet ihn geschossen.« »Ist es so oder nicht, Mr. Parker?« Wenn, stotterte der Gefragte in größter Bedrängnis. »Antwortet mir nicht mit wenn und, sondern richtig, wie es sich gehört.« »Ich antworte ja richtig, ganz richtig. Man muss euch ein Märchen aufgebunden haben.« »Ein Märchen? Ja, es schien mir allerdings damals ein Märchen zu sein, als ihr den Elk brachtet und behauptetet, er sei von euch geschossen worden. So ein ausgemachtes, in Marmor gehauenes Greenhorn, wie ihr damals wart, und ein Elk, ein so riesiger, gewaltiger Elk. Ich glaubte es aber doch, weil ihr dann später zufällig, ganz zufällig, Glück im Schießen hattet. Jetzt aber ist's mit dem Glauben vorbei. Ganz und gar vorbei. Ich habe ihn geschossen. Wer ist denn der Herr Lunke, der euch so angelogen hat?« »Der Herr Lunke?« »Angelogen. Richtig, ganz richtig. Der Herr Lunke seid ihr, ihr selbst, Mr. Parker.« »Ich? Was, ich?« »Ja, ihr selbst. Oder wollt ihr leugnen, dass ihr es selbst erzählt und eingestanden habt?« »Ich selbst? Wem und wo?« »Euren Gefährten, die vorhin fortgeritten sind, droben jenseits des Mistake Canyon im Soldatenlager.« »Ah, die haben es gesagt. Schade, dass sie fort sind. Sie müssten diese Lüge eingestehen und mich um Verzeihung bitten. Wer hat es euch denn wieder erzählt?« »Vren, der brave Vren, der vorhin das große Wort der Feigheit so beredt führte.« »Wann?« »Heut Nacht, als wir die Wache miteinander hatten und uns die Zeit mit Geschichten verkürzten.« »Mit Lügen, müsst ihr sagen.« »Oho, ihr glaubt leugnen zu können, weil diese Leute fort sind. Es sind noch andere da.« »Wer denn? Wer?« »Mr. Shatterhand und Jos Hawley hier, die haben auch dabei gesessen, als ihr es erzähltet.« »Ist das wahr oder ist es nicht wahr, Jos?« Diese Frage an mich zu richten, das wagte der Alte nicht. Ich hätte mit einem Scherze geantwortet. Der ehrliche Hawley aber erklärte sehr ernst. »Ja, er hat es erzählt. Er hat den Elk damals nicht geschossen. Was wahr ist, das muss wahr sein.« Da fuhr ihn Parker zornig an. »Halte den Schnabel, alter Sheepshead! Wie kannst du behaupten, dass es wahr ist?« weil du es selbst erzählt hast. So ein Unsinn, selbst erzählt. Muss es darum wahr sein, ha? Huh? Ich denke, da gibt es nichts zu denken, ganz und gar nichts. Man erzählt so manches, was sich ganz anders zugetragen hat. Warum sollte man es anders erzählen? Weil man es nicht richtig weiß oder weil man sich einen Spaß machen will. Und das war bei mir der Fall. Keine Ausrede, fiel da Old Wubble ein. Kein Westmann wird erzählen, dass er ein Wild, noch dazu einen Riesenelk, nicht getroffen habe, wenn er ihn getroffen hat. Und ihr seid gar über diese Selbstverleugnung noch weit hinausgegangen, indem ihr gesagt habt, ein Roter habe ihn geschossen. Ich weiß, woran ich bin. Die Sache ist zu Ende, und wir haben jetzt an wichtigere Dinge zu denken. Wir kehren hier also um, Mr. Shatterhand? Hier nicht, sondern eine Strecke weiter oben. Warum noch weiter hinauf? Dort gibt es ein fließendes Wasser, welches seitwärts führt. Wenn wir in demselben reiten, bleiben den Roten, falls sie ja noch vor Abend kommen sollten, unsere Spuren vollständig verborgen. Wie klug! Sie werden den Spuren unserer 8 ungetreuen Kameraden folgen und denken, wir sind noch bei ihnen, während wir doch seitwärts abgewichen sind. Das ist ein so guter Gedanke, dass man ihn in einem Buche drucken lassen sollte. Tis clear. Es dauerte nur noch 10 Minuten, bis wir den Bach erreichten und ihm in der Weise aufwärts folgten, dass wir die Pferde in seinem Wasser warten ließen. Dabei sagte Old Wubble zu mir, »Sir, glaubt ihr es mir, dass ich jetzt eine eurer Pfiffigkeiten erraten habe?« »Welche denn?« »Dass wir mit den 8 Kerls nicht bis herauf an dieses Wasser geritten sind.« »Ihr hieltet wohlbedachterweise schon weiter unten an.« »Warum das?« »Der Verfolger wegen. Wenn sie kommen, werden sie da, wo wir halten geblieben sind, absteigen und die Stelle untersuchen, um zu erfahren, warum wir angehalten haben.« »Oder nicht, Mr. Shatterhand?« »Ja.« »Well, hätten wir am Bache Halt gemacht, so wäre diese Stelle von Ihnen genau geprüft worden. Und dabei hätten Sie sehr wahrscheinlich bemerkt, dass da 5 Reiter von den 13 ihre Pferde in das Wasser gelenkt haben. Unsere jetzige neue Fährte wäre also entdeckt worden. Um das zu vermeiden, habt ihr dafür gesorgt, dass die Trennung schon vorher geschah. Habe ich recht, Sir?« »Ja, ihr habt mich erraten, Mr. Cutter. Es kann uns nur von Nutzen sein, wenn wir uns auch fernerhin so gut verstehen.« Das Laufen im Wasser wurde den Pferden schwer, weil die Breite und Tiefe desselben oft schnell wechselte. Dennoch ließen wir wohl gegen 1 Stunde vergehen, ehe wir sie heraus auf den trockenen Boden lenkten. Das taten wir an einer felsigen Stelle, wo kein Hufstapfen zurückgelassen werden und uns verraten konnte. Damit war aber der Vorsicht volle Genüge geschehen und wir konnten überzeugt sein, alles getan zu haben, um eine Entdeckung zu verhüten. Das Wasser hatte uns in der verflossenen Stunde südwärts geführt. Wir verließen es nun und lenkten nach Osten ein, um den Rio Pecos wieder zu erreichen. Das musste nach meiner Berechnung an einer Stelle geschehen, welche volle 2 Stunden von der Furt entfernt lag, und es stand also, wenn nicht ein unglücklicher Zufall eingetreten war, zu erwarten, dass wir auf keinen Comanchen treffen würden. Die beiden Wassertäler, in denen wir uns bis jetzt aufwärts bewegt hatten, waren vielen Krümmungen gefolgt. Jetzt ritten wir abwärts, und weil wir da eine schnurgerade Linie einhalten konnten, brauchten wir natürlich viel weniger Zeit als aufwärts. Es war ungefähr 2:30 Uhr, als wir den Rio Pecos wieder erreichten. Wir suchten und fanden bald eine Stelle, deren ruhig fließendes Wasser das Hinüberschwimmen erleichterte. Und dann ging es im Galoppe auf der ebenen Prärie dahin, welche zwischen dem Pecos und der früher erwähnten Hügelreihe liegt. Da dieser Höhenzug nicht parallel mit dem Flusse geht, sondern sich bald dem Flusse nähert und bald wieder von ihm entfernt, so ist diese Wanne nicht von sich gleichbleibender Breite. Bald wird sie so zusammengedrängt, dass sie nur einen schmalen Streifen bildet, und bald dehnt sie sich in endlos scheinender Weite vor dem Blicke aus. Wir fegten wie im Sturm über die grasige Ebene dahin, und es war eine wahre Lust, das lange schneeweiße Haar Old Wubbles und die fast noch längere braune Mähne Old Shorehands im Winde fliegen zu sehen. Der letztere ritt einen mexikanischen Fuchs spanischen Blutes, welcher es zwar mit meinem Rappen nicht aufnehmen konnte und, der Schwere seines Reiters angemessen, stark gebaut war, aber den langen Galopp doch spielend überwand. Old Shorehand und Old Wubble, 2 solche Reiter an meiner Seite. Ich warf einen Jauchzer ausstoßend den Hut hoch in die Luft und fing ihn im Jagen wieder auf. »Ihr scheint recht guter Laune zu sein«, meinte Old Shorehand lächelnd. »Ja«, antwortete ich, »und sie wird noch besser werden, wenn erst Winnetou bei uns ist. Sein schwarzer Schopf ist köstlich, dann fliegen 3 Mähnen um mich her.« »Wann werden wir ihn treffen?« Das ist noch ungewiss. Er ist, wie ich euch schon sagte, nach dem Llano Estacado voran. Ich vermute, dass wir noch heute auf einen Boten von ihm stoßen werden. Wo? Ist der Ort bestimmt? Nein, aber die Linie. Ich sprach ja nur von einer Vermutung. Ihr werdet das Nähere erfahren, wenn wir lagern. Winnetou weiß, dass ich in gerader Linie vom Mistake Canyon nach der Llano-Oase reite. Wenn er einen Boten zurückgelassen hat, wird dieser auf irgendeinem Punkt dieser Linie auf mich warten. Befinden wir uns jetzt auf ihr? Noch nicht. Ich musste, um euch herauszuholen, von ihr nach dem Saskuankui abweichen. Jetzt nähern wir uns ihr wieder und in einer Stunde erreichen wir sie. Leider müssen wir wieder langsam reiten, denn Parker und Jos Hawley kommen uns nicht nach. Gegen Abend kommen wir an einen Ort, den die Apachen Alchesechi nennen. Das wäre für den Boten die richtige Stelle, mich zu erwarten. Er kann sich da verbergen. Es gibt dort Büsche und Bäume? Ja, dachte es mir. Warum? Weil die beiden Apachen Worte Alchesechi so viel wie kleiner Wald bedeuten. Das wisst ihr. Ihr seid also dieser Sprache mächtig. Leidlich. Das ist sehr vorteilhaft für uns. Aber ich denke, ihr seid noch nie in einem Apachengebiete gewesen. Allerdings nicht. Meine bisherigen Jagdreviere lagen mehr im Norden. Aber ich bin mit Kennern der Apachen-Dialekte lange zusammen gewesen und habe von ihnen gelernt, was ich brauche. Ich freue mich außerordentlich darauf, mit Winnetou in seiner Muttersprache reden zu können. Kennt er mich dem Namen nach? Sehr gut. Ich will euch verraten, dass er eine hohe Meinung von euch hat. Danke, Sir. Wir sind miteinander weit herumgekommen, bis an die Nordgrenze der Vereinigten Staaten hinauf, und es ist eigentlich zu verwundern, dass wir mit euch kein einziges Mal zusammengetroffen sind. Mir ist das sehr erklärlich, aber auch ihr werdet euch nicht mehr darüber wundern, wenn ihr später erfahret, wie und wo ich lebe und mich bewege. Ist das ein Geheimnis? Ja und nein, wie man es nimmt. Ich pflege nicht, darüber zu sprechen, weil ich nicht zu denjenigen Leuten gehöre, die gern und viel überflüssige Worte machen. Er wendete sich halb ab, und es flog wie ein dunkler Schatten über sein bisher so heiteres Gesicht. War es dennoch ein Geheimnis, welches jetzt berührt worden war? Es wollte mir vorkommen, als ob diese Berührung ihm wehe tue. Wir schwiegen beide. Vielleicht hatte dieser körperlich und geistig seltene Mann auch ein seltsames Schicksal hinter sich. Gibt es doch nie einen Westmann, dessen Lebenslauf ein gewöhnlicher gewesen ist. Nach der angegebenen Zeit von einer Stunde war der grüne Vegetationsstreifen des Rio Pecos längst nicht mehr hinter uns zu sehen. Vor uns lag die Prärie, Meilen und Abermeilen weit. Es gab rings keinen Punkt, an welchem das Auge den Halt zu einer Berechnung finden konnte. Und dennoch wusste ich, dass ich mich nun auf der vorhin erwähnten Linie befand. Das war der Örtlichkeitssinn oder vielmehr der Ortsinstinkt, der dem Wandertiere eigen ist und ohne den auch der Westläufer in 100 und wieder 100 Gefahren gerät. Wer ihn nicht besitzt, der wird entweder zugrunde gehen oder ein Jäger niedrigster Klasse bleiben. Wir hatten nur eine kleine Wendung zu machen, um von unserer bisherigen Tour auf diese Linie einzubiegen. Es war jetzt 3 Uhr nachmittags. Und wenn jemand behauptet hätte, dass es den Comanchen möglich sei, unsere Fährte aufzufinden und uns gar nachzukommen, den hätte ich für irrsinnig gehalten. Sie konnten jetzt erst auf dem jenseitigen rechten Ufer des Rio Pecos angekommen sein, um nach unseren Wachen oder Posten zu suchen, die aber gar nicht dastanden und nicht dagestanden hatten. Old Shorehand schien durch den letzten Teil unseres kurzen Gesprächs nach innen gekehrt worden zu sein, denn er hatte sein Pferd angetrieben und ritt, den Kopf nachdenklich niedergesenkt, allein voran. Da parierte er plötzlich sein Pferd, stieg ab und untersuchte den Boden. Als wir ihn erreichten und ich seinen Augen folgte, sah ich, dass er eine Fährte entdeckt hatte und stieg auch ab. Old Bubble folgte unserem Beispiele, untersuchte das niedergetretene kurze Gras und sagte, »Das sind Pferde gewesen, Meschurs. 6 an der Zahl und Indianern angehörig. Die Kerls sind hintereinander geritten.« Aber diese meine alten Augen zählen die 6 doch ganz genau heraus. Sie sind ostwärts geritten und vor 2 Stunden hier vorübergekommen. Old Shorehand warf mir einen Blick zu, in welchem deutlich die Bewunderung für den Alten lag, und ich gab diesen Blick zurück, denn ich hätte die Fährte wohl kaum so gut oder wenigstens nicht deutlicher zu lesen vermocht. Hier auf der offenen Savanne zeigte sich der Alte als einstiger König der Cowboys, als der Fachmann, der nicht zu täuschen war. Er hatte unsere Blicke nicht gesehen, und weil niemand sogleich antwortete, fragte er: »Seid ihr etwa anderer Meinung, Jens?« »Nein«, antwortete ich, »ihr habt ganz richtig gesehen.« »So viel die Spur besagt, ja, Sir. Das Weitere aber muss ich euch überlassen, weil ich die Gegend und die Roten, die sich hier herumtreiben, nicht kenne.« »Es kann sich nur um Apachen oder Comanchen handeln.« »Welche der beiden Nationen werden diese Leute hier wohl angehören?« »Ihr fragt so bestimmt, Mr. Cutter, als ob es kinderleicht sei, darauf Antwort zu geben.« »Weil ich annehme, dass Old Shatterhand sich den Kopf nicht zu zerbrechen braucht, um die richtige Auskunft zu finden.« »Danke euch für das Kompliment. Man muss nachdenken, wenn man sich auch nicht gerade den Kopf zu zerbrechen hat. Die Comanchen sind ausgezogen und befinden sich in der Nähe, da seitwärts hinter uns. Die Apachen wissen, dass die Comanchen das Kriegsbeil ausgegraben haben. Sie sehen sich zur Vorsicht gezwungen und sehnten also Späher aus.« »Das ist sehr richtig, Sir, aber damit sind wir nicht weiter als vorher. Tis clear.« »Wartet nur. Die Spur geht ostwärts. Sie weist also nach dem Llano Estacado. Wer aber von beiden ist es, der den Llano jetzt im Auge hat?« »Die Comanchen.« »Richtig. Ich bin überzeugt, dass nur ein einziger Apache von der Absicht der Comanchen auf den Llano weiß. Das ist Winnetou. Seine Mescaleros werden durch ihn selbst oder durch einen Boten von ihm erst davon benachrichtigt. Sie können noch nicht hier sein und also auch keine Späher nach dem Llano vorausgesandt haben. Dazu kommt, dass ihre Wohnsitze von hier im Süden liegen. Wenn sie Kundschafter oder Boten direkt nach dem Llano schickten, so würde der Weg derselben nicht so weit nach Norden führen.« »Ihr meint also, dass wir es mit Comanchen zu tun haben, Mr. Shatterhand?« »Ja, so wissen wir, woran wir sind, und...« »Halt«, unterbrach ich ihn. »Was ich sage, ist mehr Vermutung als Überzeugung. Wir müssen Gewissheit haben. Die Sache ist so wichtig für mich, dass es uns auf eine kleine Zeitversäumnis nicht ankommen darf. Getraut ihr euch, diese Spur schnell reitend gut im Auge behalten zu können?« »Welche Frage! Haltet ihr mich für blind?« »So steigt auf und galoppiert 5 Minuten lang auf ihr zurück. Ich möchte gern die Richtung wissen, ob sie gerade verläuft oder auf dieser immerhin langen Strecke irgendeine Biegung macht.« »War also gleich geschehen.« Er schwang sich auf das Pferd und jagte auf der Fährte zurück, der Richtung zu, aus welcher die 6 Reiter gekommen waren. Seine Figur wurde schnell kleiner und immer kleiner, bis sie, obgleich das Terrain vollkommen eben war, und sein Augen ganz entspannt. Dann tauchte er als ein sich bewegender Punkt wieder auf, der sich immer mehr vergrößerte, bis er endlich in Lebensgröße wieder bei uns hielt. »Nun«, fragte ich ihn, »sie geht wie eine Schnur immer geradeaus. Das sagt mir genug. Wisst ihr, wohin man kommt, wenn man dieser geraden Linie folgt?« »Nach dem blauen Wasser«, vermute ich. »Ja, nach dem Sasquan-Cui. Der Häuptling Wupa-Umugi hat diese 6 Leute als Späher ausgesandt. Wir müssen ihnen schleunigst nach.« »Warum so schnell? Sie einholen?« »Ja, das ist ein Fehler, Sir. Nehmt es mir nicht übel, aber es ist gewiss ein Fehler.« »Warum?« »Ihr seid doch kein Indianermörder.« »Allerdings nicht. Und wollt ihnen dennoch nach? Das widerspricht sich ja. Seht ihr das nicht ein?« »Worin liegt der Widerspruch?« »Ihr wollt kein Mörder sein und werdet doch gezwungen, diese 6 Roten auszulöschen, wenn wir sie einholten. Sie dürfen nicht wissen, dass wir in dieser Gegend sind, was doch verraten würde, wenn auch nur einer von ihnen entkäme. Unsere Force liegt doch darin, dass Wupa-Umugi die Überzeugung hegt, wir seien nach Westen geritten.« »Ihr habt recht und doch nicht recht, Mr. Cutter. Es kommt auf die Umstände an, ob wir uns diesen Kundschaftern zeigen werden oder nicht. Ihr Weg führt genau nach dem Alchese-Chi, dem kleinen Walde, wo ich, wie ich schon vorhin sagte, einen Boten Winnetous vermute. Kommen Sie dort vorüber, ohne ihn zu entdecken, so ist es gut. Wenn Sie ihn aber bemerken, ihn selbst oder eine Spur von ihm, so greifen Sie ihn an. 1 Mann gegen 6 Männer, ihr könnt euch den Ausgang denken. In diesem Falle ist er entweder tot oder gefangen. Findet das Letztere statt, so müssen wir ihn losmachen, schon aus reiner Freundschaft für die Apachen und sodann auch wegen Winnetous Botschaft, die ich unbedingt hören muss, wenn es nur möglich ist. Da darf es mir auf das Leben von 6 feindlichen Comanchen nicht ankommen. Also vorwärts jetzt, Mischus.« Wir stiegen wieder auf und jagten so schnell weiter, wie die Pferde Parkers und Jos Hawleys zu laufen vermochten. Die Kundschafter befanden sich 2 Stunden vor uns, aber sie waren langsam geritten. Wenn sie diese Gangart beibehalten hatten und noch beibehielten, So war es möglich, dass wir sie noch vor dem Alcese-Chi einholten. Leider aber zeigte es sich, dass die Pferde der beiden Genannten nicht mit den unseren fortkommen konnten. Ich bestimmte also, dass Parker und Hawley unserer Spur möglichst schnell folgen sollten und ritt mit Old Surehand und dem alten Wabbel voran. Von Zeit zu Zeit hielt einer von uns an, um aus den Spuren das Tempo der Reiter zu ersehen, und holte dann die anderen beiden wieder ein. Da stellte sich denn bald heraus, dass die Comanchen später viel schneller geritten waren, und so schwand meine Hoffnung mehr und mehr, sie noch zur rechten Zeit ein- oder gar zu überholen, was durch einen Halbkreisritt wohl ganz möglich gewesen wäre. Es verging eine Stunde und dann die zweite. Wir mussten die Pferde zuweilen verschnaufen lassen, indem wir langsamer ritten. Nach wieder einer halben Stunde tauchte vor uns ein dunkler Punkt am Horizonte auf. Ich deutete mit der Hand auf ihn und sagte: »Das ist der kleine Wald, das Ziel unseres Parforce-Rittes. Wollten wir gerade ausreiten, würden wir in einer Viertelstunde dort sein.« »Das dürfen wir aber nicht«, warnte Old Wubble. »Nein, denn die Comanchen sind wahrscheinlich nicht weitergeritten, sondern drin geblieben.« »Wir müssen aber hin. Wie fangen wir das an?« »Es ist ein Glück, dass ich die Örtlichkeit genau kenne. Kommt rechts nach Süd, wir müssen einen Bogen reiten.« Indem wir dies taten, fragte Old Wubble weiter: »Meint ihr, dass wir auf diese Weise hinankommen, ohne gesehen zu werden?« »Ja. Ihr müsst wissen, dass von den ostwärts liegenden Höhen ein Wasser kommt, welches auf der Ebene versiegt, aber später da, wo sich der Boden tiefer senkt, als ein kleiner Weiher wieder zutage tritt. Dieser Weiher hat einen Durchmesser von nur vielleicht 50 Schritten, hat aber doch einem Wäldchen das Leben gegeben, dessen Durchmesser wenigstens 10-mal größer ist. Das ist Alcese-Chi, der kleine Wald, dessen westliche und östliche Seite ziemlich licht ist, während er an den beiden anderen Seiten so dicht steht, dass man, besonders auf der südlichen, kaum durchzudringen vermag. So war es, als ich mich vor 3 Jahren zum letzten Male hier befand, und so wird es wohl auch heute noch sein.« »Hm«, brummte der Alte, »in 3 Jahren kann sich viel verändern, was hier, wo es sich um unser Leben handeln kann, außerordentlich wichtig ist.« Wenn eine Veränderung eintrat, so besteht sie wohl nur darin, dass der Wald dichter geworden ist, was uns nicht anders als lieb sein kann. Weil die südliche Seite die bewachsenste ist, so reiten wir in einem Bogen nach ihr. In dem dortigen Gestrüpp nimmt kein Mensch seinen Aufenthalt, und darum glaube ich, dass wir uns da am besten annähern können, ohne gesehen zu werden. Wenn wir nicht die Nacht abwarten wollen, so weiß ich keine andere Weise, das Wäldchen zu erreichen. Well, so müssen wir es eben versuchen und uns darauf gefasst machen, bei unserer holdseligen Ankunft einige wenige holdselige Kugeln zwischen die Rippen oder gar in die Köpfe zu bekommen. Ein Wagehals, der etwas wagen will, der wagt etwas. Tis clear. Old Shorehand verhielt sich noch immer schweigend, doch las ich auf seinem Gesichte jene unbedenkliche Entschlossenheit, die vor keiner Gefahr zurückschreckt, wenn nur einigermaßen Aussicht vorhanden ist, sie glücklich zu bestehen. Er kam mir immer mehr wie ein Mann vor, der lieber handelt als spricht, und später zeigte es sich, wie vortrefflich er in dieser Beziehung zu Winnetou passte. Wir waren also nach rechts abgewichen und hielten uns, indem wir einen Halbkreis ritten, immer so weit von dem Walde entfernt, dass er in gleicher scheinbarer Größe vor uns liegen blieb. Als wir uns dann genau südlich von ihm befanden, hielt ich an und nahm mein Fernrohr, welches mir im fernen Westen schon oftmals große Dienste geleistet und sogar das Leben gerettet hatte, aus der Satteltasche, um den Rand des Gehölzes sorgfältig abzusuchen. Ich konnte nichts Verdächtiges bemerken. »Seht ihr etwas, Sir?« fragte Old Wubble. »Nein, ich kann kein lebendes Wesen, weder Mensch noch Tier, entdecken.« »Sieht man uns von dort?« »Sonderbare Frage, Sir. Würdet ihr von hier aus einen dort befindlichen Menschen sehen?« »Nein. Also werden auch wir mit unbewaffneten Augen nicht zu erkennen sein, und ich glaube nicht, dass die Roten mit Fernrohren versehen sind.« »Wird keinem Insman einfallen, ein solches Ding bei sich zu führen?« »Oh, doch. Winnetou hat stets ein Rohr, und zwar ein ganz ausgezeichnetes mit. Ich bin der Ansicht, dass wir nun stracks vorwärts reiten.« »Nicht?« »Wenn ihr nicht anders wollt, dann los. Unvorsichtig aber ist's und bleibt's.« Da ließ sich Old Shorehand zum ersten Male wieder hören, indem er in ungeduldigem und verweisenden Tone ausrief: »Was unvorsichtig? Wenn es keine andere Wahl gibt als das Wasser, so stürzt man sich eben hinein und lernt sofort das Schwimmen. Wenn ihr euch fürchtet, alter Bubble, so bleibt hier halten, bis ihr angewachsen seid. Wir aber nehmen das Wäldchen jetzt im Stürme. Go on, Mr. Shatterhand, go on.« Er schoss auf seinem Pferde davon, und ich folgte ihm mit gleicher Schnelligkeit. Old Wabble blickte natürlich nicht zurück. Er kam hinter mir hergeflogen und wetterte dabei ganz aufgebracht. »Ich mich fürchten! Was bilden sich diese beiden jungen Menschen ein?« Old Bubble kannte schon keine Furcht, als er noch nicht geboren war, viel weniger dann später. Die jetzige Jugend ist doch zuweilen mit ganz abnormen und unbegreiflichen Ideen behaftet. Tis clear. Es war von ihm ein kühnes Beginnen, uns beide als »die jetzige Jugend« zu bezeichnen, und ich musste trotz des Ernstes unserer Lage laut darüber lachen. Er hörte das und rief, noch mehr erzürnt, »Was lacht ihr, Sir? Lacht dann, wenn ihr mit heiler Haut da vorne im Walde sitzt, nicht er.« »Schweigt, Sir«, antwortete ich zurück, »wenn euch die Roten nicht sehen, so müssen sie euch doch hören, wenn ihr in dieser Weise brüllt.« »Gut, ich werde schweigen, aber ich lege euch meine Leiche aufs Gewissen. Seht, wie ihr sie wieder herunterbringt.« Ende von Abschnitt 10.